Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Wir senden immer noch aus den Katakomben des Charlottenplatz hinaus in die Welt, um als Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung euch einen kleinen Einblick in unseren Alltag zu geben. Genau. Ursprünglich haben das Zeilenende und ich uns ja kennengelernt, als es um Jobs ging. Also wir haben über Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, das AIDA-Prinzip und so weiter und so fort gesprochen. Ja. Und in der Zwischenzeit haben wir auch beide mehrfach die Jobs gewechselt. Und ein Mensch, der auch seinen Job gewechselt hat, hat für die MHP-Riesen gespielt. Okay. Kennst du Markus Gerät? Nein. Ist das dieser Gerät-Typ? Nee. Markus Garrett heißt er eigentlich. Ah, okay. Oder Marcus Garrett. Nicht verwandt und verschwägert mit David Garrett? David Garrett, auch wenn möglicherweise Marcus Garrett auch schon mal mit Prostituierten und Pornodarstellerinnen was hatte, aber das wollen wir an dieser Stelle nicht kolportieren. Wissen wir nicht, können wir nur sagen, also bei David Garrett ist es ja so, bei ihm jetzt nicht. Was wir allerdings sagen können, ist, dass Marcus Garrett genau 3 Tage bei den MHP-Riesen war. Okay, und dann haben die festgestellt, dass er gar kein Riese ist, oder was? Das auch. Also sind die da so am 3. Tag dann mal mit ihrem Maßband vorbeigekommen und haben gesagt, Herr Garrett, Sie sind nur 1,70 Meter groß, wie können Sie behaupten, dass Sie ein Riese sind? Also, nee, er ist tatsächlich 1,96 groß, das muss man ihm lassen, also groß ist er. Ja, unter 2 Meter, also kein Riese. Aber er ist kein richtiger Riese im Sinne von sportlicher Riese, zumindest. Fangen wir mal am Anfang an. Der gute Mann hat für die Miami Heat gespielt. Ja. Sagte das was? Nein. Das ist ein NBA-Verein oder eine NBA-Mannschaft. Okay. Ja? Ja. Also es geht um Basketball. Es geht um Basketball. Der gute Mann hat erst für die Heat in Florida gespielt, also Miami Heat. Ja. Und später dann für Sioux Falls Skyforce in North Dakota. Ja. Wenn du die Entwicklung von, siehst, da ist schon so, also das sind so die beiden Vereine, für die er gespielt hat. Ja. Wir merken uns Florida und North Dakota. Ja. Was haben Florida und North Dakota gemeinsam und Deutschland nicht? Sie liegen, nee, Deutschland liegt auch auf der Nordhalbkugel. Ich weiß es nicht. Das eine sind 2 US-Bundesstaaten, in denen Marihuana-Konsum legal ist. Okay. In Deutschland ist er noch nicht legal. Ja. Also, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn diese Folge erscheint, immer noch nicht. Marcus Garrett hätte aber gerne gekifft. Ja. Durfte aber nicht. Und deswegen hat man ihm gesagt, dass er in der Weltmeisterliga nicht kiffen darf. Aber er hat doch in Miami und in North Dakota gespielt und da durfte er doch. Ja, aber das ist ja nicht die Weltmeisterliga. Die Weltmeisterliga ist ja die in Deutschland. Ach so, die deutsche Basketball-Bundesliga heißt irgendwie Weltmeisterliga oder wie? Nein, es ist die Easy Credit Bundesliga, die aber quasi eine Weltmeisterliga ist, weil Deutschland ist ja Weltmeister. Also dementsprechend ist es. Ah. Ja, also wir sind auf jeden Fall von NBA-Strukturen noch so weit entfernt, dass Kiffen nicht legal ist zum Beispiel. Ja, ich meine, wir werden auch, also mal ganz ernsthaft, eine Bundesliga, die von einem genossenschaftlichen Kreditgeber gesponsert wird. ja, weiß nicht, das ist so wie wenn die Fußball-Bundesliga irgendwie, keine Ahnung, Sparkassenliga heißen würde oder so. Gut, dann der schlechte Fitnesszustand war natürlich am Ende das ausschlaggebende Element, dass man gesagt hat, okay, wir können wirklich den Vertrag auflösen. Aber es gab noch eine Beschwerde von Herrn Gerät. War das Stuttgarter Gras nicht gut oder was? Nee, und zwar hätte er gerne, also er hat die 23, das heißt, er hat die Nummer, die auch Air Jordan hatte. Ja. Und die Nummer 23, er hätte gerne auch viel Zeit in der Luft verbracht. Er wäre nämlich gerne zu den Spielen per Flugzeug geflogen. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, das könnte man beispielsweise tatsächlich so nach Hamburg, vielleicht fast vertreten, dass man von Stuttgart nach Hamburg fliegt. Also so ein bisschen. Wäre zumindest mal drin. Aber er wollte auch zum Lokalderby nach Tübingen. Und wenn du jetzt aus Ludwigsburg zum Flughafen Stuttgart fährst, ja, was der nächstgelegene Flughafen ist, ja, und vom Flughafen Stuttgart dann einen Flug Richtung Tübingen fliegst, ja, das ist ein Rundflug über Stuttgart, wo du dann in den Bus steigst und von dort aus nach Tübingen fährst. Ich finde, das hätten die MHP-Riesen doch leisten können, dass man den Mann nach Stuttgart zum Flughafen fährt, einen Rundflug und dann ab nach Tübingen. Also ich erwähne meinen alten Intimfeind Wolfgang Grupp ja normalerweise nicht wertschätzend. Aber da hätte man schon mit dem Trigema Zeppelin was drehen können. Also ich finde den Anspruch tatsächlich zu jedem Spiel zu fliegen ist schon gewagt. Auch wenn man es echt, also nach Tübingen hätte man es dann tatsächlich irgendwie drehen müssen halt. Ja. Ich meine, es hat in Tübingen doch auch irgendwo eine Wiese, es hat doch auch irgendwo in Ludwigsburg eine Wiese. Da kannst du auf der Bärenwiese, in Ludwigsburg auf der Bärenwiese, kurz gegenüber vom Blühbar. Ja. Da, so eine Zeppelin-Transportmöglichkeit. Ja. Easy. Ja, also ich meine, so ein Zeppelin braucht ja noch nicht mal eine Wiese. Also so ein Zeppelin konnte ja auch am Empire State Building andocken an der Spitze. Also, also ja. Das heißt, du brauchst eigentlich nur ein hohes Gebäude. Keine Ahnung, ob du in Ludwigsburg eins ist. In Tübingen steht so ein Schloss rum. Da kann man sicherlich auch so einen Fahnenmast dran machen. Ja, also. Ja, du siehst, und auf jeden Fall hat man Herrn Gerät nach 3 Tagen mitgeteilt, dass sein Fitnesswert dann doch ein bisschen schlechter drauf ist. ja. Was ich sehr witzig finde, ist, der Präsident Alexander Reil sagte dann noch, er bringe selbst mehr aufs Rad als Herr Gerät. Ja. Ich habe jetzt allerdings noch nicht mitbekommen, dass Herr Reil selbst spielt. Okay. Dementsprechend. Jo. Ja. Eigentlich schade, das wäre jetzt die Chance gewesen für den Präsidenten von MHP, von den MHP-Riesen, einfach mal selbst auf den Platz zu gehen und zu zeigen, tja, dass er kiffend und fliegend auch besser ist. Ach ja, einfach mal verkackt. Genau, aber lass uns doch zu unserer ersten Rubrik kommen. Ja. Das Thema der Woche. Ja, also aktuell feiert ja alles so sein Revival. Also du hast eigentlich die perfekte Vorlage geliefert, weil also Michael Jordan, wann war Michael Jordans große Zeit? Oh, ja. In den 90ern. Ja, natürlich. Ja, also jetzt, wir reden wieder über Basketball, weil Basketball sind wir Weltmeister. Die Region Stuttgart verfügt über gleich 2 Bundesliga-Vereine. Also wir wissen ja, dass die Region Stuttgart ist ja quasi ganz Baden-Württemberg. Und da gehört einfach auch Tübingen zur Region Stuttgart. Da kann Boris Palmer noch sich noch so rechts stellen, wie er will. ja, genau, es kommt ja alles zurück. Ne? Also die Buffalos sind zurück, die Baggies sind zurück. Ich habe aktuell ich weiß nicht, ob es ein Privileg ist oder eine Strafe. Ich teile mir meinen Weg zur Arbeit mit dem Schulweg von Schulkindern. Und das Gute ist, ich fühle mich immer sehr jung, weil es sieht immer noch so aus, als ob ich 14 wäre. Friedrich Merz ist zurück. Ich meine, hallo, wenn es etwas gibt, was für die 90er steht, dann Friedrich Merz. Genau. Und ich wollte das zum Anlass nehmen. Also, wir können ja drüber nachdenken, was kommt eigentlich noch alles zurück aus den 90ern? Worauf können wir uns jetzt eigentlich noch so alles freuen, was so sein Revival feiert? Du klingst total begeistert. Du hoffst, dass nichts zurückkehrt. Ich finde das so lustig. Wir können mal ganz kurz transparent vorgehen und sagen, dass wir unsere Themen komplett unterschiedlich voneinander betreut haben. Ja. Und ausgesucht haben. Und auch bis zu diesem Punkt nicht darüber gesprochen haben, was unsere Themen sein werden, weil das war früher das Konzept. Genau. Und ich darf an dieser Stelle mal ganz kurz nochmal klatschen und eine weitere Rubrik anmoderieren. Aushilfs-Jedis Jedi-Leviten-Bibliothek. Nicht dein Ernst, oder? Ich weiß, es zeilen eine Feier, die 90er, aber gerade darum müsste dich doch das aktuelle Revival dermaßen stören, weil, ich meine, wir haben jetzt Baby Don't Hurt Me zum Beispiel wieder in den Charts. und wir haben Blut, aber die dabei da von Eiffel 65 in einer Variante, wo du auch nur denkst, ja, okay, Mai, darf halt. Plus, wir wissen aber auch, was in den 90ern so an Müll entstanden ist. Ja. Sounds. Ja. Und eigentlich ist man jetzt noch in der Hab-8-Stellung, was denn da so kommen könnte. Nein. Modo, Erotic. Oh Gott. Ist es das, was du auch als Thema haben wolltest? Ja. Das ist nämlich meine Jedi-Leviten-Bibliothek. Nein. Ich wollte genau auf das Thema raus. Nein, herrlich. Herrlich. Ja, oh Gott. Ja, aber wenn du so Anfang der 90er noch so schaust, so, keine Ahnung, Sinéad O'Connor, Philip Collins, ja. Phil Collins, für Freunde Philip, Snap gab's da noch, so richtig gute Sachen, so ein bisschen so Nick Cayman, so, ja, so Sachen, die noch so ein bisschen so den Charme der 80er hatten. Ja. Ja. Ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Und dann kam Marusha. Ein weiterer Beweis dafür, dass Frauen in der Geschichte noch nie etwas Gutes geleistet haben, möchtest du sagen? Das stimmt so nicht. Also, wenn du mal so schaust, wen hatten wir denn? Nana Muscuri hat zum Beispiel gute Musik gemacht, oder? Das würde ich jetzt nicht. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Nana Muscuri und Marusha, müsste ich nicht lange überlegen. Ich hätte gerne Marusha mit der Brille von Nana Muscuri. Oder Gianna Nannini. Gianna Nannini, ach du Scheiße. Gianna Nannini, definitiv kein MHP-Riese. War auch 1990. Aber wenn du zum Beispiel so schaust, ich meine, wir haben Hathaway und wir haben Eiffel 65 schon in den Charts. Ja. Mambo 55. Number 5, oder? Nee, ich sag ja 55 jetzt dann, zukünftig. Weil, ach so, ja, es ist, ne? 50 Jahre später, ja. Oder irgendwelche Sachen, More and More and More and More and Noch Mehr More von Captain Hollywood Deluxe. Ja. Oder 24/7 2. Ja. Two ja, weeks later. Um nicht zu sagen, die Fun Factory könnte auch wieder gecovert werden. Mhm. Und wir erinnern uns alle, dass DJ Bobo gecovert werden könnte jetzt. Na, also DJ Bobo ist selber ja noch dick im Geschäft. Also, ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Der Mann verkauft immer noch seine Tourneen innerhalb von Stunden ja, aus. Ja, nur du erinnerst dich, es könnten jetzt neue Leute kommen, die covern ihn und dann tritt er gemeinsam mit denen auf. Ja, warum nicht? Das wäre witzig. So ein bisschen wie diese ganzen Geschichten, wo dann quasi die alten Mentoren mit den jungen Hüpfern aufgetreten sind. Mhm. Ja, warum nicht? Ja, aber ich meine, wir müssen ja auch über die positiven Dinge sprechen. Also The Offspring könnte vielleicht ein Comeback feiern, beispielsweise. The Offspring gibt's noch. Ja, aber die sind jetzt nicht wirklich erfolgreich. Also haben die haben, glaube ich, nach Americana haben sie noch ein Album gemacht? Weiß ich jetzt nicht, wie viele Alben die noch nach Amerikaner gemacht haben. Ich glaube doch noch ein paar mehr, oder? Keine Ahnung. Also ich habe danach nichts mehr von ihnen mitbekommen. War wahrscheinlich nicht mehr erfolgreich. Müsste ich jetzt nachschauen, die Offspring. Aber sie könnten auf jeden Fall, also nur die Tatsache, dass sie weiterhin existiert haben, heißt ja noch lange nicht, dass sie jetzt nicht dass sie jetzt erfolgreich waren, sondern die haben wahrscheinlich wieder in den Garagen gespielt, wo sie vorher auch gespielt haben. Ja, schauen wir doch mal nach. The Offspring. Diskografie. Disco Pogo. Conspiracy of One, Splinter, Rise and Fall, Rage and Grace, Days Go By und Let the Bad Times Roll. Ja. 5 Alben. Wie viele von denen kennst du? In dem Fall ich alle. Beziehungsweise alle mal durchgehört, weil tatsächlich Conspiracy of One ist ein ziemlich geiles Album. Okay. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Ja, aber trotzdem, stell dir mal vor, The Offspring wäre wieder da mit ihren Hits aus den 90s. Die können das einfach nochmal spielen. Es wäre immer noch geil und die Kids sind immer noch nicht alright und kennen das noch nicht mal mehr. Das heißt, die können einfach wieder Geld verdienen damit. Ist doch super. Ja, also ich find's gut. Und stell dir vor, es könnten Raves zurückkommen. Wir könnten uns einfach tagelang lieb haben, uns in den Armen liegen, durchtanzen, Drogen nehmen und alles wäre bunt und schön. Und das wäre auch super. Und es hätte noch... Also ganz kurz. Es gibt noch immer Drogen und auch elektronische Musik. Sonst würden die ganzen Minimal-Partys nicht funktionieren. Also ja, aber Raves sind ja mittlerweile versteckt. Wir haben früher auf den Straßen getanzt. Du erinnerst dich. Ich zitiere an dieser Stelle, oder ich verweise an dieser Stelle auf André Herrmann, der sagt, Raves ohne Drogen wären überhaupt nicht vorstellbar, weil ohne Drogen würden die Leute drauf kommen, dass das immer das Gleiche ist. Und irgendwann würde so nach 2 Minuten einer sagen, Kommt da noch was anderes? Nee, das ist ja gut. Das ist, weißt du, der Witz bei Raves ist, da gibt's irgendwo so einen kleinen Star Wars Fan, der immer ruft, spiel dasselbe Lied nochmal. Also, wie gesagt, Conspiracy of One, ist auf jeden Fall ein Album, das ich empfehlen kann. Mhm. Ist auch ziemlich, ziemlich geil, zum Radeln. Mhm. Million Miles Away beispielsweise, toll. Want You Bad ist toll. Ja, aber Radeln ist auch ein gutes Stichwort. Die Tour de France könnte endlich ihr großes Comeback feiern, jetzt wo die 90er zurückkommen. Also wäre es wieder vollkommen in Ordnung, dass die alle gedopt sind. Dann würde sich keiner mehr einen Kopf drüber machen. Wir können uns all diese Berichterstattungen über Doping im Radsport sparen und einfach wieder zu einem Helden aufblicken. Jan Ulrich könnte rehabilitiert werden. Okay, der braucht mittlerweile 2 Fahrräder, aber egal. Und die Deutsche Post könnte mit ihrem anderen Unternehmen antreten. DHL. DHL. Die wären ja zumindest noch sinnvoll, weil Team Telekom, die Datenpakete haben die damals ja nicht verschickt. Ja. Warum nicht? Aber Hermes beispielsweise auch. Ja. Also wie gesagt, DHL. Ja, DHL. Wäre auch eine Postnachgründung. Ja, aber siehst du, also 90er Revival hätte seine Vorteile. Oder denk auch, also wir haben ja schon über Drogen gesprochen. Kannst du dich noch dran erinnern, wie in den 90er Jahren vor Drogen gewarnt wurde? Diese Schauergeschichten, dass man als Junkie irgendwo hätte. Ey, das ist besser als jede Netflix-Teenie-Horror-Serie, die man heute bekommt. Einfach die ollen Kamellen wieder ausgraben. Gott, was haben wir uns gefürchtet? Ich frage mich gerade, ob das in der Schule eigentlich immer noch genauso stattfindet. Dass da quasi immer noch Polizisten kommen und sagen, also, Kinder, wenn ihr Drogen nehmt, dann passieren ganz schlimme Dinge. Wo du dich als Schüler damals schon gefragt hast, woher wissen die das? Haben die es ausprobiert? Er hat Drogen genommen. Weißt du, im Grunde saß da eine Horde, keine Ahnung, 14-Jährige, die sich alle gedacht haben, der hat gekifft. Ja, sowas. Aber haben die wirklich bei euch nur gesagt, dass ganz schlimme Dinge passieren? Ja, sie haben durchaus erklärt, was da passieren könnte. Und ja, Alle dachten sich nur noch, cool. Ja, also ich meine, also wir müssen die Kinder von heute, glaube ich, da schon abholen, weil die Geschichten früher war ja immer, dass man, wenn man einmal nur einem Freund dabei zugeschaut hat, wie er einen Joint in Händen hält, dass man instant die Schwänze von alten Männern auf Bahnhofstoiletten lutscht und danach mit einer Spritze im Arm in der Gosse sitzt und ertrinkt. Das waren so die Geschichten, wie wir vor Drogen gewarnt wurden. Okay. Ja, das war schon, das war noch Entertainment, das war noch Rock'n'Roll. Da hatte man noch richtig Bock auf Drogen nehmen, weil man wusste, da passiert wenigstens noch was im Leben. Ich glaube, wenn ein Polizist in Baden-Württemberg gesagt hätte, dass man Schwänze lutscht. Also sie haben sich etwas feiner ausgedrückt, dass man sich dann prostituieren würde, glaube ich. Aber du weißt ja, ich bin nicht so für die feinen Wörter hier. Also ja, also Fakt ist auf alle Fälle, da Drogenaufklärung aus den 90ern. Ja, keine Macht den Drogen. Ich weiß nicht, wie wird das eigentlich heutzutage irgendwie kommuniziert? Gibt es diese Kampagne noch? Oh Gott, ich weiß es nicht, aber das war Bild-Zeitung auch, ne? War das Bild-Zeitung? Oder nee, war das Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Ich glaube, weil ein Herz für Kinder ist Bild. Ja, man weiß, ein Herz für Kinder, keine Macht den Drogen, das ist so auch von der Visualisierung her so etwa das Gleiche. Ein großformatiges rotes Herz. Bild-Zeitung ist ja großformatig, ein Kasten mit Bild drin. Und dieses großformatige schwarze Blockding, was aus dem schwarzen Block heute geworden ist. Ja, egal. Ja, keine Macht den Drogen war ein schwarzer Block mit violetter Schrift. Passt nicht weiße Schrift und so ein violetter Strich nur? Ich recherchiere das hier live. Ja, also ich entsinne mich, es war entweder ein schwarzer Block mit weißer Schrift oder ein schwarzer Block mit violetter Schrift. Also ich erinnere mich an beide. Oder nein, es war ein schwarzer Block, weiße Schrift und ein violetter Balken irgendwo. Das könnte sein. Ich liebe übrigens mein Google, das statt ich habe keine Macht eingegeben und das komplettiert mit keine Macht für niemand. Ach, Rio Reiser lässt grüßen. Ja, keine Macht den Drogen war schwarze Schrift. Schwarzer Block. Schwarze Schrift und keine und Drogen größer geschrieben, weil das ist so voll der typografische Witz. Man liest dann keine Macht den Drogen, aber man liest vor allen Dingen keine Drogen. Und dann war das so ein lilafarbener Balken darunter. Und das war eine Anti-Drogen-Initiative das muss man sich mal vorstellen, das war eine Anti-Drogen-Initiative der deutschen Bundesregierung. Helmut Kohl hat sich quasi persönlich hingestellt und gesagt, bitte nehmt keine Drogen. Meine Politik ist zwar zum Drogen nehmen, aber bitte tut es nicht. Weißt du, was aus den 90ern wieder kommen könnte? Erzähl. Illegale Parteienfinanzierung. Ach, das wäre auch nicht schlecht. Mit Ehrenwort und allem drum und dran. Ja, ich meine, also mit Geldhinterziehung und so und überhaupt, ja, das wäre gar nicht so schlecht, denn weißt, ergeben sich auch Synergieeffekte. Weißt du, wer die Kampagne aufgebaut hat? Keiner macht den Drogen. Nee. Karl-Heinz Rummenigge. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Oh Gott, das ist so witzig. Ja, vor allem, du darfst ja nicht vergessen, was da noch dran hängt, ist ja auch vor allem, wenn man ihm heute zuhört. Ja. Also, da will man ja auch schon wieder Drogen nehmen. Ja, möchte man. Und die prominenten Botschafter, also manche von denen kennt man tatsächlich auch. Okay. Übrigens, die 90er, was natürlich aus den 90ern wiederkommen könnte, wäre KLF. Ich kenne nur KLM. Nein, KLF. KLF. Ja, KLF. Okay. Okay, zu KLF machen wir bei Gelegenheit eine eigene Folge. Das ist durchaus... Okay, möchtest du das hier vielleicht exklusiv anteasern? Ja, ja, sag ich gerade. Zu KLF machen wir mal ein eigenes Ding, weil KLF ist ja grandios. Okay. Okay. dazu machen wir mal einen eigenen Take. Okay. Ich bin gespannt, was du uns anbieten kannst. Ja, aber lass uns mal ganz kurz spontan ins Jahr 1996. Es ist 1996. Danke. Ja, mein Freund ist in der Südsee und bräunt sich. Wenn wir da einfach mal überlegen, so aus den Top 20, was da zurückkommen könnte. 1996. Wir gehen jetzt die Top 20 der Jahrescharts durch. Nee, wir gehen nicht alle 20 Songs durch, das wäre ja schlimm. Nein, aber muss ich mir die jetzt selber googeln? Moment, 19. Ich nenne dir einfach nur die Highlights, was passieren könnte. Ja. Macarena von Los del Rio. Ja, war das jemals weg? Naja, es könnte nochmal gecovert werden. Ja, warum dann nicht? Dann Lemon Tree von Fool's Garden könnte ein Revival erleben. Lemon Tree ist doch einer der, also neben Today's Gonna Be the Day, Wonderwall, ist es doch einer der Karaoke-Hits schlechthin im Deutschen. Dann natürlich ein lyrisches Meisterwerk aus der Feder von Mr. President, Coco Jumbo. Ja? Könnte auch wiederkehren. Ja, warum nicht? Finde ich gut. Und dann natürlich so eine lyrische Perle wie Ayo Captain Jack von Captain Jack. Ja. Falls jemand noch nicht wusste, welcher Künstler da dahinter steckt. Ja. Und dann könnte natürlich auch, jetzt halte ich fest, jetzt wird's ganz schlimm. Kennst du Spaceman? Spaceman? Den Song Spaceman war das nicht ein Levi-Spot? Genau. Spaceman, ja. Ja, es gibt noch, es gibt noch später Spaceman von, was? Maroon 5? Ja, ich glaube. Oder? Hieß der Song nicht? Ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall. Spaceman war in den 90ern ein Song von Babylon Zoo. Wo alle dachten, wow, geil, Babylon Zoo geht jetzt durch die Decke. Sind sie nicht? Ja. Levi's und Wrangler Songs waren eh so One-Hit-Wonder-Garantien. Ja, aber sie waren nicht schlecht. Ich erinnere mich auch noch mit Freude an dieses komische blaue Vieh, das so ein bisschen aussah wie ein Muppet. Du meinst, nee, es ist nicht Flat Eric. Flat Eric war doch gelb. Bei dem, Flat bei, Eric? Bei gelb? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war ich Eric. Blau. Ja, ansonsten, also, die 96 bietet noch ganz viel. Ja, also bitteschön, also wir müssen, 96 war schon ziemlich Vogue als Jahr, weil einfach aus 10 kleinen Maximalpigmentierten in diesem Jahr schließlich 10 kleine Jägermeister wurden. Also das ist das künstlerische Schaffen. Also 10 kleine Jägermeister ist immer noch besser als alles, was die Toten Hosen seit 2000 produziert haben, zusammen. Ja gut, die Toten Hosen sind ja auch nur das CDU-Freiwild für Arme. Ich wollte gerade sagen, also, ne? Also bitteschön, also da waren die Toten Hosen noch Punk. Genau, oder was zum Beispiel auch zurückkehren könnte, wäre Omen. Oh Gott, das Omen. Nee, das, was du ja meinst, ist ja nicht das Omen von Magic Affair, sondern das war ja noch Mystical Affair, das war ja Omen 1. Ja, und dann gab's noch Omen 2 und Omen 3. Genau, da gab's Omen 2 und dann gab's von Magic Affair Omen 3 und Magic Affair hat sich ja auch nochmal umgestaltet, da war irgendwie AK und dann war AD und AK war raus und AD war drin und ja. Die haben einfach den Rapper ausgetauscht, weil... Ja, so wie man das halt in den 90ern gemacht hat, den Rapper und die Frau immer mal wieder ausgetauscht. Ja, ich glaube, die Frau war immer die gleiche, die hieß auch bei Mystical Affair noch, war die gleiche. Man hat dann aber nicht für jeden Rapper-Tausch die Band auch noch gleich umbenannt. Ja, ja, aber das ist ein bisschen anstrengend. Das war ja das Schöne in den 90ern. Du konntest im Prinzip die komplette Band austauschen, aber die Band konnte immer noch so heißen, wie sie hieß. Genau. Dann natürlich Wickfield. Saturday Night. Another Day With You und so weiter. Also es gibt noch genügend andere Songs von Wickfield. Ja. Wer auch wieder um die Ecke kommen könnte, wäre Mark O. Oh. Das auch nicht vergessen. Und oh. Was ja lustig ist bei Mark O. Oh Gott, dieser, wie hieß das, Trance, ne? War die Musik, die Musikrichtung, die dazu gehört. Oh, schwierig. Ich hätte es jetzt eher so Richtung Happy Hardcore geschoben. Auch das wird hier live gegoogelt. Und was man dazu sagen muss, Mark O. hatte ja sein Randy-Projekt. Und dieses Randy-Projekt war ja das, was er eigentlich machen wollte. Hat dann allerdings mehr so Happy-Hardcore-Style gemacht, so Love-Song und so Zeugs. Ja. Um dann irgendwann Randy doch mal zu veröffentlichen, was dann, glaube ich, eher so nicht so funktioniert hat, woraufhin er auch wieder in der Versenkung verschwunden ist. Er könnte jetzt aber mit Randy als erstes um die Ecke kommen wieder und dann gäbe es auch wieder Randy. Ja. Ich fand Randy eigentlich ziemlich süß. Also sie haben ihn, Wikipedia klassifiziert ihn als Dance. Einfach. Was die hübsche Ausrede ist für, es ist irgendwie 90er, es ist kein klassischer Eurodance, aber wir kriegen es nicht klassifiziert. Gut, ich nehme an, Still Skin Inside ist genau der Song, den wir, glaube ich, auch meinen mit Levi's Song, ne? Das war Still Skin. Kann sein. Das war auch so. Eine Band, die übrigens gerne wiederkommen könnte, zumindest wüsste ich jetzt nicht, ob sie irgendwie verschwunden sind, die H-Blocks. Die H-Blocks gibt es nicht mehr, soweit ich weiß. Der Sänger von den H-Blocks ist doch jetzt solo unterwegs. Das ist doch wie heißt der, Wieland? Wieland? Der heißt Wieland, glaube ich, mit Nachnamen. Das ist doch... Ach, Henning Wieland. Henning Wieland, ja, das ist doch hier der Affe und ich. Wenn du und Henning euch irgendwie so versteht, okay, aber ich wüsste jetzt nicht, was das... Ein Spieltipp, der Affe und ich. Von Henning Wieland. Ja, genau. Wer meinetwegen aus dem Jahr 1996 übrigens zurückkommen könnte, um hier mal eine Lanze zu brechen, ist Tic-Tac-Toe natürlich. Nee, die finde ich scheiße. Ja, die finden dich auch scheiße. Du, in dieser legendären Pressekonferenz ging es eigentlich nicht um den Beef zwischen den Mädels, sondern um dich. Als sie sich getrennt haben. Du bist der Grund, warum Tic-Tac-Toe sich getrennt haben. Ja, gut, aber... Gut, was haben wir denn noch? Was könnte denn noch Schlimmes um die Ecke kommen? Das Modul. Nachdem sie ja in den 80ern schon mal da waren, gab es die dann in den 90ern noch mal. Jetzt, warum nicht jetzt einfach noch mal Cash Grab machen? Ja, ich finde ich voll legitim. Ja, oder das Selbstbewusstsein von Offspring einfach nochmal. Ja. Ja. Wen haben wir denn noch? Was haben wir denn noch Schlimmes? Ja, wie gesagt, Erotic. Die gesamte Erotic. Fred come to bed, Max don't have sex und Fritz love tits oder was, glaube ich. Ja. Ich müsste jetzt echt nachschauen. Die hatten ein Album. Wahrscheinlich liegen auf diesen Alben von Erotic noch weitere Perlen. Wer natürlich gerne wiederkehren darf, ist K2. Weil Bauchtanz plus Techno war schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr witzig. Ja. Plus es war ein sehr, sehr volkstümliches Album. Also das K2-Album hat schon so psychedelische Farben und ich glaube, dieses Album hätte mit Drogen, glaube ich, noch mehr Spaß gemacht. Das hat schon so sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, mit Drogen wäre es noch. Yeah. Was und ansonsten, ja, wie gesagt, also ich finde, dieses 90er Revival macht eigentlich eher Angst, weil es könnten ganz viele schlimme Dinge zurückkommen. Ja, aber es könnten halt auch gute Dinge zurückkommen. Insomnia, Robert Miles. Und stell dir einfach vor, im Jahre 2026 ist in den Jahrescharts mal wieder Killing Me Softly Nummer 1. Ich weiß noch nicht, wer es machen könnte, aber nach Roberta Flack und nach den Fugees, keine Ahnung, Helene Fischer, Nummer 1 mit Killing Me Softly. Zusammen mit Ricky Martin. Auch nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich bin dabei. Okay. Ja. Ich meine, Scooter hat sich in der Zwischenzeit, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aufgelöst, richtig? Scooter ist, glaube ich, mittlerweile nur noch H.P. Baxter. Ja, ich sag ja, er hat sich, glaube ich, so weit aufgelöst. Die könnten jetzt auch noch mal die ganzen Kracher aus den 90ern, was kuscht der Fisch? Ja, Back in the UK. Let me be your Valentine. Gab's auch noch. Also, ja, wie gesagt, also in dem Sinne. Und nicht zu vergessen, es gab in den 90ern ja auch richtige Grütze. Also noch schlimmer als Mr. President. Es gab ja auch noch Dr. Jones von Aqua. Das will man dann auch nicht haben. Das war 98 dann. Hast du gerade schlechte Dinge über Aqua gesagt? Ja, Aqua. Das war die mit Barbie Girl. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du gerade schlechte Dinge über Aqua gesagt? Ja, allein die Tatsache, dass Dr. Jones erfolgreicher war als Barbie Girl, sagt schon alles über Aqua. Es ist noch nicht mal kurz vor Schluss und du spielst schon mit deinem Leben. Ja. Und ja, ich sag mal so, das Jahr, die goldenen 20er ja. sind dann vorbei, wenn Susanna cried. Also oh. Schluss, das ist dann. Oh, when Susanna cries. Und eins darf man nicht vergessen, das 90er Revival so richtig eingeleitet hat ja eigentlich ein Österreicher. Wer war's? Na, der Mensch, der Österreich verkaufen wollte. Adolf Hitler? Nee, aber rate mal, was eigentlich so der erste 90er-Hit war, der in den Nullerjahren so richtig, in den 20er Jahren schon so richtig durchging. Der erste 90er-Hit, der. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das noch. Ob das schon in den 90er, in den 20ern war? Ach nein, es war Mai 2019. Das war quasi so, schon so ein relativ früher Punkt. Ibiza. Die Venga Boys. Ah, die Venga Boys. Die haben quasi das 90er Revival eingeleitet. Also eigentlich ist HC Strache dran schuld. Genau. HC Strache ist dran schuld, dass es die 90er sind und nicht die 80er oder die 70er. Ja. Ja. Ja. Ja, ich freue mich auf neue Remixe über die Augsburger Puppenkiste, auf Schlumpfen-Techno. Du wirst mich einfach sehr glücklich sehen. Ja, die Crash-Test-Dummies, Sandman-Dummies, nicht die Crash-Test-Dummies. Die Crash-Test-Dummies können auch wiederkommen. Ja, weißt du, wie das Cover heißt? Statt Ja, es ist brillant. Ja, und weißt du, was dann das nächste Revival sein wird? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Traumhaft. Du merkst schon, warum, du weißt schon, warum Konsonanten so viel angenehmer sind manchmal. Ja. Ich glaube, damit haben wir dann tatsächlich unser beider Thema abschließend und tiefgreifend erörtert. Ja, wir müssen noch kurz erwähnen, dass 1996 auch Heike Makatsch in den Top 100 Jahrescharts mit Stand By Your Man war. Ja, ja, ich weiß. Das war ein Film mit von und mit wem? Ne? Ich glaube, es war ein Til Schweiger-Film, oder? Genau, aber wer war an der Seite von Til Schweiger? Heike Makatsch hoffentlich. Ja, auch, aber Moritz Bleibtreu? Nee. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es Männerpension war. Genau. Tom Gerhardt. Nein. Detlef Buck, der einzige gute Film mit Detlef Buck, soweit ich es weiß, oder soweit ich ihn in Erinnerung habe. Also auch der einzig gute Film mit Til Schweiger dann offenbar, wenn es ein guter Film war. Nein, war ganz okay. Ich sag mal so, Detlef Buck hat sich um Till gekümmert. Er war quasi ein Till-Sitter. Ja, übrigens an der Seite von Detlef Buck und Til Schweiger auch unvergessen Jenny Elvers. Oh, Jenny Elvers, verheiratete, geschiedene Elvershagen, bekannt für Alkohol und Alex Jolich. Ja, und um das Thema Film aus den 90ern noch abzuschließen, du kannst einen Film auch drehen, in dem einfach nur eine Olle durch die Pampa rennt mit Franka Potente und gesungen hat das ganze Ding dann später wer? Thomas D. Ist die nicht durch Berlin gerannt? Was? Ja, das ist eine Art Pampa. Ja, quasi. Mit Moritz Bleibtreu auch, ne? Großstadtpampa. Quasi. Ja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, denn wir springen jetzt noch in... Kurz vor Schluss. Genau, an dieser Stelle können wir einfach nur noch sagen, schön war es, der Zufall war natürlich wunderbar, dass wir das gleiche Thema aus einem anderen Blickwinkel hatten. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir auch schon viel zu lange miteinander podcasten, dass wir unabhängig voneinander auf die gleichen Ideen kommen. Das wäre uns früher einfach nicht passiert. Da waren wir noch viel divergenter. Nee, ich hatte dann, weißt du, wie ich auf die Idee kam? Ich habe Radio gehört. Okay. Und ich dachte, und ich hatte Radio gehört. Und das Schlimme ist, What is Love? Ja, Hathaway. lief und kennst du, um diesen Exkurs noch kurz zu machen, kennst du den wunderbaren Song von den Ärzten Gehen wie ein Ägypter? Gehen wie ein Ägypter, ja, das ist quasi ein Cover auf die Bengals. Genau. Und das Schlimme ist, wenn du die Bengals hörst, und das tust du in 99% aller Fälle im Radio, dann geht das Ding immer genau los wie Gehen wie ein Ägypter. Mhm. Und Gehen wie ein Ägypter hörst du genau ein einziges Mal im Jahr, nämlich in den Jahrescharts Top 1000 oder Top 10.000 oder sonst irgendwas, wenn der SWR mal wieder durchdreht. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und bei Hathaway ist es jetzt genau andersrum, wenn jetzt aktuell Hathaway dieser Anfang läuft, dann denkst du immer so, okay, cool, Hathaway mal wieder aus den 90ern geholt. Nein, am Arsch die Räuber, es ist das Cover. Und ja, es ist aber genau der tupfengleiche Anfang. Und das ist so, man wünscht sich dann doch Hathaway zurück. Ja, so ist es halt. Aber man kriegt nicht immer das, was man haben möchte. Genau. Beispielsweise bei Milli Vanilli bekam man keinen echten Gesang. Ja, in diesem Sinne. Wenn ihr uns wollt, die echte Elite. Dann schreibt uns eine E-Mail an sexanfrage@dieelite.org. oder hört auch einfach nächste Woche wieder rein, wenn es Zeilenende sagt. Welcome back, 90s. In diesem Sinne, tschüss! So. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.